XXL Club Night, das Spezial live vom Unity Festival hier in Borken im alten Kraftwerk. Wir übertragen live vom Open Air Floor. Mit dabei sind Bier, hat man gerade eben gehört. Chris Liebing kommt später, Relic Live kommt später. Und das ist momentan, ich glaube, man kann es auch raushören, das ist Gail Sun. Also viel Spaß noch. XXL Club Night, das Spezial live vom Unity Festival hier in Borken im alten Kraftwerk. Und jetzt habe ich denjenigen dabei, der eben vorher Gail Sun aufgelegt hat. Hallo Pierre. Grüß Gott, wie geht's dir? Gut, gut, gut, ich kann nicht klagen. Super, und dir? Ja, fein. Ich bin jetzt gerade erstmal da runtergewankt irgendwie und jetzt ist das Fest richtig im Gange irgendwo. Ja, und was denkst du? Du hast eben auf dem Open-Air-Floor aufgelegt. Wie ist die Stimmung? Das kriegst du wahrscheinlich am ehesten mit. Am Anfang war es ein bisschen schwierig irgendwie, weil da ist mal gleich die Monitorbox geplatzt irgendwie, als ich angefangen habe und sowas. Ne? Dann ist ein paar Mal die Platte gesprungen und so. Aber das ist dann so im Laufe des Sets, haben wir das auf die Reihe gekriegt. Ne? Die letzte Stunde war richtig locker eigentlich. Also super Stimmung jetzt. Ja, also mittlerweile sollte jeder hier sein, der gerade noch zuhört irgendwo. Alles klar. Aber ansonsten, findest du es richtig gut hier oder... Ja, das ist jetzt das zweite Fest irgendwo, ne? Und das zweite Mal, dass die Unity stattfindet und siehst schon, dass die Veranstalter ihre Details verbessert haben und so und sich Mühe geben. Und ich denke, das könnte, wenn es nächstes Jahr auch nochmal gut wird, vielleicht eine etablierte Größe werden. Bevor wir hier zu lang reden, Pierre, was gibt's Neues, ganz kurz? Gut, jetzt machen wir ein bisschen Werbung. Am 2.9. kommt die Heim Fidelity 5 raus. Das ist die Mix-CD, die neben der Heim Fidelity 4 von Marke, die vorher gelaufen ist, als letzter Tribut an das gute alte Stammheim erinnern soll. Die hast du gemixt? Ja. Und es sollte eigentlich ein Live-Mitschnitt werden von der absolut letzten Nacht, aber ich habe damals leider nicht alle Lizenzen freigekriegt, deswegen auch die Verzögerung mit dem Release und so und ich musste es neu machen und deswegen ist es als Tribut gedacht, aber ich habe alle Platten aus den letzten Monaten genommen irgendwo und einen guten Querschnitt gefunden irgendwo und es ist lustig. Und wann gibt es den Plattenladen? Am 2.9. kommt die raus. 2.9., alles klar, also in die Plattenläden, holt euch die CD vom Pierre. Gut, dann wünsche ich euch noch viel Spaß da draußen und Pierre, vielen Dank. Ja, Martin, ich glaube, wir gehen jetzt ein Bier trinken, oder? Jetzt noch nicht. Don't. Bang, bang. XXL Club Night Spezial, heute live vom Unity Festival hier in Borken im alten Kraftwerk. Hier geht's richtig ab, es ist tierisch heiß in den Clubs, in den einzelnen. Wir haben ja hier ein Hausfloor, wir haben hier, was weiß ich, einen Rushfloor, will ich schon mal sagen. Es ist, da ist feucht ohne Ende und jetzt sind wir gerade hier beim Open Air Floor und jetzt ist ein Mensch hier bei uns, den kennt ihr sicherlich auch. Hey, liebe XXL Club Night Hörer, danke dir, Martin. Der Chris Liebing hier und ich bin so vor anderthalb Stunden hier angekommen und es ist wirklich sensationell. Das gesamte Kraftwerk ist in Rot getaucht und ich habe leider noch drinnen nichts sehen können, aber der Open Air Floor, der ist zum Glück nicht so heiß. die Gail Sand legt gerade auf, das hört ihr gerade und deswegen will ich gar nicht so großartig viel weiter schwätzen, weil ich muss ungefähr in 4 Minuten anfangen. Also wünsche ich euch viel Spaß und ich hoffe, übers Radio kommt ein bisschen rüber, was hier so rockt. Martin, du willst noch was? Ja, genau. Eine Frage habe ich noch. Und zwar, du hast hier tierisch viel Zeug aufgebaut, irgendwelche Effekte. Da ist schon wieder was Neues dabei hier. Also, ist der Wahnsinn. Was ist denn das alles? Ich probiere immer ein bisschen was Neues. Da ist ein, vor 2 Wochen wieder ein neues Effektgerät bekommen. Wäre jetzt zu viel, es würde zu weit gehen, das jetzt alles zu erklären. Aber ich habe da einiges in Reihe geschaltet und irgendwann wird es zu viel, dann wird es mir hoffentlich einer sagen, aber bis jetzt geht's noch. Schauen wir mal, vielleicht platzt das Radio. Also Leute, zuhören weiterhin und viel Spaß noch. Jetzt erst die letzten paar Minuten mit Gail Sand. Jetzt will der Chris doch noch was sagen. Und wir hören uns am Donnerstag bei Pitch Control. Viel Spaß. Alles klar, weiter geht's.